1. Waren die Philister Israel angriffen, ergriffen die Israeliten die Flucht, wobei Zahlreich gefallen auf dem Gebirge Gilboa zurück blieben. 2. Die Philister verfolgten Saul und sein Sohn beharrlich, bis es ihnen schließlich gelang, Jonathan, Abinadab und Malchishua zu töten. 3. Als sich der Kampf zu mendigen Saul wandte und die feindlichen Bogenschützen in entdeckten, geriet angesichts der drohenden Gefahr in groß Bedrängnis. 4. Saul forderte seinen Waffenträger auf, in zu töten, damit die Philister in nicht misshandeln konnten, da diese jedoch aus Furcht zogert, stürzte sich Saul selbst in sein Schwert. 5. Sobald der Waffenträger erkannte, dass Saul verstorben war, wollte Orcher den Tod durch sein eigen Schwert und starben der Seat seines Königs. 6. Auf dies Weise kamen Saul, sein Drieson und sein Waffenträger in jenem schicksalhaften Tag gemeinsam ums Leben. 7. Als die Israeliten in der Ebene und jenseits des Jordans von der Flucht des Heers und dem Tod Sauls erfuhren, verließen sie ihr Stadt, woraufhin die Philister dies besetzten. 8. Am darauffolgenden Tag entdeckten die Philister beim Plundern der Gefallenen die Leichname von Saul und seinen Driesonen auf dem Gebirge Gilboa. 9. Sie trennten Sauls Kopf ab, nahmen sein Rüstung und sich und verbreiteten die Siegesbotschaft im gesamten Land der Philister, sowohl in ihren Tempeln als auch unter dem Volk. 10. Während sie sein Rüstung im Tempel der Astarte deponierten, hangten sie seinen Leichnam zur Schau und der Mauer von Bethshan auf. 11. Als die Bewohner von Jabesh Gilead jedoch erfuhren, welche Entwürdigen Behandlung die Philister dem Verstorbenen Saul hatten zu teilwerden lassen, handelten sie am Gehend. 12. Die tapfersten Männer maskierten die ganz nackt hindurch die Leichname Sauls und seiner Son von der Mauer in Bethshan zu bergen und sie nach Jabesh zu bringen. 13. Dort bestatteten sie die Gebein unter einer Tamarisk und hielten zum Zeichen ihrer Trauer ein siebentagige Fastenzeit ein.